Ein Schuss. Ein Schuss? Fiktion. Und der Schreck. Der Klang einer 9 mm großen Einschusskerbe. Der letzte Halt hängt wirr in Fetzen. Bis der Film zu Ende geht.